Die Delegation für japanisch-koreanische Freundschaft per Bundesfunksuche, die jetzt zu Besuch in der TV-Jagerwald, schickte dem Genossen Kim Jong-un einen Blumenkorb. Koiwai Takashi, Leiter der Delegation und stellvertretender Leiter der Versammlung der Stadtbewohner Matsumoto zur Unterstützung der selbstständigen und friedlichen Wiedervereinigung Koreas, übergab am 1. August einem koreanischen zuständigen Mitarbeiter den Blumenkorb.